Die Italien-TV IHK Freundschafts- und Solidaritätsgesellschaft und die italienische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea veröffentlichten jüngst eine gemeinsame Erklärung und bekundeten darin den Koreanern, die gegen die feindselige TV IHK-Politik der USA tapfer kämpfen, feste Solidarität.